Vor dem Hotel de Boulogne angelangt, ließ Léon ihn abrupt stehen, rannte die Treppe hinauf und fand seine Geliebte in heller Aufregung. Beim Namen des Apothekers entflammte ihr Zorn. Indes lieferte er einen guten Grund nach dem anderen. Es war nicht seine Schuld. Sie kannte doch Monsieur Homais. Glaubte sie wirklich, er ziehe ihr seine Gesellschaft vor? Sie wandte sich ab. Er hielt sie fest. Und auf die Knie sinkend schlang er beide Arme um ihre Taille, in sich verzehrender Haltung voll Begierde und Flehen. Sie stand aufrecht. Ihre großen, lodernden Augen betrachteten ihn ernst und beinahe furchteinflößend. Dann wurden sie von Tränen verschleiert, ihre zartrosa Lider senkten sich. Sie überließ ihm die Hände, und Léon presste sie an seine Lippen. Da erschien ein Diener und bestellte Monsieur, er werde verlangt. »Kommst du wieder?« sagte sie. »Ja, aber wann?« »Gleich.« »Das war eine Finte«, sagte der Apotheker, als er Léon erblickte. »Ich wollte diesen Besuch abkürzen. Mir schien, er falle ihn lästig. Wir gehen zu Bredoux und trinken ein Gläschen Garus.« Léon schwor, er müsse zurück in seine Kanzlei. Da witzelte der Pharmazeut bloß über Papierkrieg, Prozesskram. »So lassen Sie doch Cujas und Bartolos zum Teufel. Was hindert Sie? Seien Sie ein Mann. Wir gehen zu Bredoux. Dann bekommen Sie seinen Hund zu sehen. Das lohnt sich.« Und als der Kanzlist sich immer noch weigerte, »Ich komme mit. Ich lese eine Zeitung und warte auf Sie oder ich blättere in einem Code Civil.« Léon, betäubt durch Emmas Wutanfall, Monsieur Homais Geschwätz und vielleicht das schwere Mittagessen, stand unentschlossen und wie im Bann des Apothekers, der wieder sagte, »Wir gehen zu Bredoux, das sind doch nur ein paar Schritte, Rue Malpalu.« Aus Feigheit, aus Dummheit, aus jenem schwer bestimmbaren Gefühl, das uns zu den unsympathischsten Handlungen verleitet, ließ er sich also mitschleppen zu Bredoux. Und sie fanden ihn in seinem kleinen Hof, wo er drei Jungen überwachte, die keuchend das große Rad einer Maschine zur Herstellung von Selterswasser antrieben. Homais gab ihnen Ratschläge. Er umarmte Bredoux, sie tranken den Garus. 100-mal wollte Léon gehen, der andere aber hielt seinen Arm fest und rief, »Gleich, ich komme! Dann gehen wir zum Fanal de Rouen, den Herren einen Besuch abstatten. Ich stell sie Thomasin vor.« Zuletzt wurde er ihn doch los und rannte schnurstracks zum Hotel. Emma war fort. Sie hatte sich eben aufgemacht, voll Erbitterung. Sie hasste ihn jetzt. Diesen Wortbruch beim Rendezvous empfand sie als Schmach und sie suchte nach weiteren Gründen, sich von ihm zu lösen. Er taugte nicht zum Helden, war schwach, gewöhnlich, schlaffer als eine Frau, knauserig obendrein und furchtsam. Dann beruhigte sie sich und erkannte, dass sie ihn wohl zu Unrecht geschmäht hatte. Das Schlechtmachen eines Menschen, den wir immer noch lieben, löst uns freilich von ihm. Man soll Götzen nicht anfassen. Das Gold bleibt an den Fingern kleben. Sie sprachen nun öfter von Dingen, die nichts zu tun hatten mit ihrer Liebe. Und in den Briefen, die Emma ihm schickte, war die Rede von Blumen, Versen, Mond und Sternen, naive Hilfsmittel einer erlahmten Leidenschaft, die sich mit äußeren Reizen anfachen will. In einem Fort erwartete sie von der nächsten Reise tiefe Glückseligkeit, dann musste sie sich eingestehen, dass sie nichts Besonderes fühlte. Diese Enttäuschung verblasste rasch vor einer neuen Hoffnung und Emma fuhr wieder zu ihm, noch feuriger, noch gieriger. Sie riss sich die Kleider vom Leib, fetzte das dünne Schnürband aus ihrem Mieder, das an den Hüften zischte wie eine schlängelnde Natter. Auf nackten Zehen ging sie noch einmal zur Tür und prüfte, ob der Schlüssel umgedreht war. Dann warf sie mit einem Ruck alle Hüllen zu Boden und bleich, wortlos, ernst, sank sie an seine Brust, durchrieselt von Schauder. Und dennoch war auf dieser mit kalten Tropfen bedeckten Stirn, auf diesen stammelnden Lippen, in diesen verstörten Augen, in der Umschlingung dieser Arme etwas Radikales, Irres, Trostloses. Und Léon hatte das Gefühl, es dränge sich unmerklich zwischen sie als etwas Trennendes. Er wagte nicht, ihr Fragen zu stellen. Doch angesichts ihrer Erfahrenheit dachte er, sie habe wohl alle Prüfungen des Leids und der Lust schon erlebt. Was ihn früher bezauberte, schreckte ihn jetzt ein wenig. Überdies empörte ihn, dass sie jeden Tag stärker Besitz ergriff von seiner Person. Er missgönnte Emma diesen ständigen Sieg. Er wollte sich sogar zwingen, weniger an ihr zu hängen. Dann aber beim Knarren ihrer Stiefelchen fühlte er sich feige wie Säufer beim Anblick von hartem Schnaps. Freilich, sie versäumte nie, ihn mit allen möglichen Aufmerksamkeiten zu überhäufen, von erlesenen Gaumenfreuden bis zu verführerischer Kleidung und sehnsuchtsvollem Blick. Sie brachte aus Yonville Rosen in ihrem Busen und warf sie ihm ins Gesicht, zeigte sich besorgt um seine Gesundheit, gab ihm Ratschläge für sein Verhalten. Um ihn fester an sich zu binden und in der Hoffnung, vielleicht werde der Himmel eingreifen, legte sie ihm ein Amulett der Jungfrau Maria um den Hals. Sie erkundigte sich wie eine tugendsame Mutter nach seinen Freunden. Sie sagte, triff sie besser nicht, geh nicht aus, denk nur an uns, liebe mich. Sie hätte gern sein Leben überwacht. Und ihr kam der Gedanke, ihm auf der Straße nachspionieren zu lassen. Unweit des Hotels trieb sich eine Art Landstreicher herum, der die Reisenden anbettelte und gewiss nicht ablehnen würde. Doch ihr Stolz war stärker. »Ha, meinetwegen. Soll er mich betrügen? Wen kümmert's? Liegt mir so viel an ihm?« Eines Tages, als sie früh voneinander Abschied genommen hatten und sie allein über den Boulevard zurückging, erkannte sie die Mauern ihres Klosters. Sie setzte sich auf eine Bank im Schatten der Ulmen. Welche Ruhe in jener Zeit! Wie lechzte sie nach den unsagbaren Liebesgefühlen, die sie sich ausmalte anhand von Büchern. Die ersten Monate ihrer Ehe, ihre Ausritte in den Wald, der Walzer tanzende Vicomte und der singende Lagardie, alles zog an ihren Augen vorüber. Und Léon schien ihr plötzlich genauso fern wie die anderen. »Aber ich liebe ihn doch«, sagte sie sich. Gleich viel. Sie waren nicht glücklich, war es nie gewesen. Woher kam bloß diese Unzulänglichkeit des Lebens, dies jähe Vermodern von Dingen, an denen sie Halt suchte? Doch wenn es irgendwo einen starken und schönen Menschen gab, einen kühnen Charakter voller Überschwang und zugleich von feiner Lebensart, das Herz eines Dichters in Engelsgestalt, Lyra mit ehernen Saiten, elegische Epithalamien gen Himmel sendend, warum sollte sie ihn dann nicht finden? Oh, wie unmöglich! Nichts lohnte wirklich die Mühe des Suchens, überall Lüge. Hinter jedem Lächeln steckte gelangweiltes Gähnen, hinter jeder Freude ein Fluch, hinter jedem Vergnügen der Ekel, und die besten Küsse hinterließen auf den Lippen nur unerfüllbare Gier nach noch größerer Lust. Ein metallisches Röcheln schwang durch die Lüfte, und 4 Schläge tönten von der Klosteruhr. Erst 4. Und ihr war, als säße sie auf dieser Bank seit einer Ewigkeit. Doch maßlose Leidenschaften haben Platz in einer Minute, wie Menschenmassen auf kleinem Raum. Emma lebte dahin, ganz mit den Ihren beschäftigt und machte sich nicht mehr Sorgen ums Geld als eine Erzherzogin. Einmal jedoch kam ein Mann von mickriger Erscheinung, rotgesichtig und glatzköpfig, und erklärte ihr, Monsieur Vinsart aus Rouen habe ihn geschickt. Er entfernte die Nadeln, mit denen die Seitentasche seines langen grünen Gehrocks verschlossen war, steckte sie auf seinen Ärmel und reichte ihr höflich ein Papier. Es war ein Wechsel über 700 Francs, von ihr unterschrieben, den Lheureux all seinen Versicherungen zum Trotz auf Vinsart übertragen hatte. Sie schickte ihre Dienerin. Er war verhindert. Der Unbekannte, der stehen geblieben war und im Schutz seiner buschigen, blonden Augenbrauen neugierige Blicke um sich warf, fragte nun mit harmloser Miene, »Welche Antwort darf ich Monsieur Vinsart bringen?« »antwortete Emma, »sagen Sie ihm, Ich hab keins. Vielleicht nächste Woche. Er soll warten. Ja, nächste Woche. Und der Kerl ging, ohne ein Wort. Doch am nächsten Tag gegen 12 erhielt sie einen Protest und der Anblick des Stempelpapiers, auf dem mehrfach und in großen Lettern Maître Aron, Gerichtsvollzieher in Büchy, prangte, erschreckte sie so sehr, dass sie auf der Stelle zum Tuchhändler rannte. Er stand in seinem Laden und verschnürte ein Paket. »Gehorsamster Diener«, sagte er, »was kann ich für Sie tun?« Lheureux fuhr dabei in seiner Arbeit fort, unterstützt von einem etwa 13-jährigen Mädchen mit leichtem Buckel, das sein Kommis war und zugleich seine Köchin. Dann klackerten seine Holzpantinen über die Ladendielen und er stieg vor Madame hinauf in den ersten Stock, führte sie in ein schmales Büro, wo auf einem mächtigen Schreibtisch aus Tannenholz mehrere Kontobücher standen, gesichert durch eine querverlaufende Eisenstange samt Vorhängeschloss. An der Wand, unter Resten bedruckter Baumwollstoffe, konnte man einen Geldschrank ausmachen, der freilich so groß war, dass er noch andere Dinge enthalten musste als Wechsel und Bares. Monsieur Lheureux verlieh in der Tat gegen Pfand, und hier hinein hatte er Madame Bovarys Goldkette gelegt, neben die Ohrringe des armen Vater Tellier, der schließlich zum Verkauf gezwungen in Quincampoix einen elenden Krämerladen erworben hatte, wo er an seinem Katarr dahinsiechte, zwischen Talgkerzen, die weniger gelb waren als sein Gesicht. Lheureux setzte sich in seinen breiten Strohsessel und sagte, »Was gibt's Neues?« »Hier«, und sie zeigte ihm das Papier. »Was kann ich dafür?« Da geriet sie in Zorn, erinnerte ihn an sein Versprechen, ihre Wechsel nicht in Umlauf zu setzen. Das räumte er ein. »Ich war selbst dazu genötigt. Mir saß das Messer an der Kehle.« »Und was geschieht jetzt?« wollte sie wissen. »Oh, das ist ganz einfach. Ein Gerichtsurteil und dann die Pfändung. Postmahlzeit.« Emma bezwang sich, um ihn nicht zu schlagen. Sie fragte ruhig, ob Monsieur Vinçard nicht irgendwie zu beschwichtigen sei. »Oh, sehr gut, Vinçard beschwichtigen, Sie kennen ihn nicht. Der ist grausamer als ein Araber. Aber Monsieur Lheureux müsse sich unbedingt kümmern. Hören Sie, mir scheint, bis jetzt war ich sehr großzügig zu Ihnen.« Und eines seiner Kontobücher aufschlagend, »hier«, dann mit dem Finger die Seite hinauffahrend, »mal sehen, mal sehen. Am 3. August 200 Francs, am 17. Juni 150, 23. März 46, im April«, er verstummte, als fürchte er, eine Dummheit zu machen. »Und dabei übergehe ich die von Monsieur unterschriebenen Wechsel, einen über 700 Francs, einen anderen über 300. Was Ihre kleinen Raten anlangt, die Zinsen, das nimmt ja kein Ende, man wird ganz konfus. Ich kümmere mich um nichts mehr.« Sie weinte, sie nannte ihn sogar ihren guten Monsieur Lheureux. Doch er schob alles auf diesen Halunken Vinçard. Außerdem besaß er keinen Centime. Niemand zahlte ihn derzeit, man zog ihm das Fell über die Ohren. Ein armer Kleinhändler wie er konnte nichts vorschießen. Emma schwieg. Und Monsieur Lheureux, der an den Fahnen einer Feder kaute, wurde durch ihr Verstummen offenbar unruhig, denn er fuhr fort. »Freilich, wenn dieser Tage doch etwas hereinkäme, dann könnte ich...« »Übrigens«, sagte sie, »sobald der ausstehende Betrag für Barneville...« »Wie?« Und als er hörte, dass Lanlois noch nicht gezahlt hatte, wirkte er sehr überrascht. Dann mit honigsüßer Stimme, »Und wir einigen uns worauf?« »Oh, ganz wie Sie wollen.« Nun schloss er die Augen, dachte nach, schrieb ein paar Zahlen und mit der Erklärung, dass es ihn eine Heidenmühe kosten werde, dass die Sache riskant sei und dass er sich ausblute, diktierte er 4 Wechsel à 250 Francs, fällig im Abstand von jeweils einem Monat. »Vorausgesetzt, Vinçard hört auf mich, sonst bleib's dabei, ich fackle nicht lang, ich bin eine ehrliche Haut.« Danach zeigte er ihr unaufdringlich diverse neue Waren, von denen jedoch seines Erachtens nichts gut genug war für Madame. »Wenn ich mir vorstelle, ein Kleid zu 7 Sous, der Meter und garantiert farbecht, so was lassen die sich aufbinden. Natürlich verrät man nicht, wie es damit steht.« Denn durch diese gebeichtete Spitzbüberei gegen andere wollte er sie vollends von seiner Redlichkeit überzeugen. Dann rief er sie zurück und zeigte ihr 3 Ellen Guipüre, die er letzthin gefunden hatte, bei einer Versteigerung. »Ist die nicht schön?« sagte Lheureux. »Wird heutzutage gern genommen. Fürs Kopfteil der Sessel die neueste Mode.« Und flinker als ein Taschenspieler wickelte er die Guipüre in blaues Papier und drückte sie Emma in die Hand. »Ich wüsste doch wenigstens gern...« »Ach, was später!« erwiderte er und kehrte ihr den Rücken. Gleich am Abend drängte sie Bovary, seiner Mutter zu schreiben, diese möge rasch den gesamten noch ausstehenden Betrag der Erbschaft schicken. Die Schwiegermutter antwortete, sie habe nichts mehr. Die Liquidation sei abgeschlossen und es blieben außer Barneville Einkünfte von 600 Livres, welche sie ihnen pünktlich zahlen werde. Da sandte Madame Rechnungen an 2, 3 Patienten und machte bald großzügig von diesem Mittel Gebrauch, denn es hatte Erfolg. Stets ergänzte sie vorsichtig das Postskriptum: »Sagen Sie meinem Mann nichts davon, Sie wissen, wie stolz er ist. Bitte verzeihen Sie Ihre sehr ergebene.« Es folgte die eine oder andere Beschwerde. Sie wurde abgefangen. Um an Geld zu kommen, verkaufte sie ihre alten Handschuhe, ihre alten Hüte, den alten Trödel. Und sie feilschte voller Raffgier, denn ihr bäuerisches Blut befeuerte die Gewinnsucht. Bei ihren Reisen in die Stadt erschacherte sie noch allerlei Tant, den Monsieur Lheureux, wenn schon kein anderer, ihr gewiss abnehmen würde. Sie kaufte Straußenfedern, chinesisches Porzellan und Truhen. Sie borgte von Félicité, von Madame Lefrançois, von der Wirtin der Croix Rouge, von jedermann, ganz gleich wo. Mit dem Geld, das sie endlich für Barneville erhielt, bezahlte sie 2 Wechsel, die restlichen 1500 Francs zerrannen. Sie ging neue Verbindlichkeiten ein und immer so weiter. Manchmal versuchte sie zwar nachzurechnen, doch sie entdeckte so horrende Dinge, dass sie es nicht für möglich hielt. Also begann sie von vorn, geriet durcheinander, schmiss alles hin und dachte nicht mehr daran. Das Haus war jetzt ziemlich trostlos. Man sah Lieferanten herauskommen mit zornigen Gesichtern. Feine Tücher lagen auf dem Küchenherd und die kleine Berthe trug zu Madame Homais Entsetzen löchrige Strümpfe. Wenn Charles zaghaft eine Bemerkung wagte, antwortete sie grob, es sei nicht ihre Schuld. Warum diese Ausbrüche? Er erklärte alles mit ihrem alten Nervenleiden und er warf sich vor, ihre Schwächen für Fehler gehalten zu haben, bezichtigte sich des Egoismus, wollte zu ihr laufen, sie umarmen. »Ach nein«, sagte er sich, »ich wäre ihr nur lästig.« Und er blieb. Nach dem Abendessen spazierte er oft allein durch den Garten. Er nahm die kleine Berthe auf den Schoß, entfaltete sein Ärztejournal und versuchte ihr das Lesen beizubringen. Das Kind, das nie zum Lernen angehalten wurde, machte bald große, traurige Augen und begann zu weinen. Also tröstete er, holte Wasser in der Gießkanne und zog Flüsse durch den Sand oder brach Zweige vom Liguster und pflanzte Bäume in den Rabatten, was dem Garten wenig schadete, überwuchert von hohem Unkraut. Man war Lestiboudois so viele Tage schuldig. Dann fror das Kind und verlangte nach seiner Mutter. »Ruf dein Mädchen«, sagte Charles, »du weißt ja, Kleines, deine Mama will nicht gestört werden.« Der Herbst kam und schon fielen die Blätter, wie vor 2 Jahren bei ihrer Krankheit. Wann war das bloß alles zu Ende? Und er ging weiter, die Hände im Rücken verschränkt. Madame war auf ihrem Zimmer. Niemand durfte herein. Sie verbrachte hier den ganzen Tag träge, kaum bekleidet und brannte orientalisches Räucherwerk, das sie in Rouen gekauft hatte, im Laden eines Algeriers. Um nachts diesen schlafenden Mann nicht länger neben sich liegen zu haben, verscheuchte sie ihn schließlich durch ihre ständig angewiderte Miene in den zweiten Stock, und sie las bis früh morgens extravagante Bücher, in denen sich orgiastische Bilder mit blutrünstigen Szenen mischten. Oft packte sie Grausen. Ihr entfuhr ein Schrei. Charles kam gelaufen. »Ah, verschwinde«, sagte sie. Und dann wieder, noch heftiger entflammt von jener inneren Glut, die der Ehebruch schürte, riss sie ihr Fenster auf, keuchend, erregt, voll Begierde, atmete die kalte Luft, schüttelte im Wind ihr allzu schweres Haar und wünschte sich zu den Sternen emporblickend die Liebe eines Prinzen. Sie dachte an ihn, an Leon. Sie hätte alles gegeben für ein einziges dieser Rendezvous, die sie sättigten. Das waren ihre Festtage. Glanzvoll mussten sie sein. Und wenn er die Auslagen nicht allein zahlen konnte, übernahm sie bereitwillig den Fehlbetrag, was praktisch jedes Mal passierte. Er versuchte ihr klarzumachen, dass sie anderswo genauso gut aufgehoben wären, in einem bescheideneren Hotel. Sie jedoch hatte Einwände. Eines Tages holte sie 6 Vermeil-Löffelchen aus der Tasche, das Hochzeitsgeschenk von Vater Rouault, und bat ihn, unverzüglich für sie ins Pfandhaus zu gehen. Und Leon gehorchte, obwohl ihm der Auftrag missfiel. Er hatte Angst, sich zu kompromittieren. Dann, als er nachdachte, fand er, das Benehmen seiner Geliebten werde immer seltsamer und vielleicht habe man nicht Unrecht, ihn von ihr abbringen zu wollen. Tatsächlich hatte jemand seiner Mutter einen langen, anonymen Brief geschickt und sie wissen lassen, dass er sich mit einer verheirateten Frau zugrunde richte, und die alte Dame, das ewige Schreckbild aller Familien vor Augen, das heißt, die irgendwie verderbliche Kreatur, die Sirene, das Ungeheuer, gespenstisch behaust in den Tiefen der Liebe, schrieb Stante Pede an Maître du Bocage, seinen Chef, der sich in dieser Angelegenheit tadellos verhielt. Er knöpfte ihn sich vor, eine Dreiviertelstunde lang wollte ihm die Augen öffnen, ihn warnen vor dem Abgrund. Eine solche Affäre schade seinem Fortkommen. Er beschwor ihn zu brechen. Und wenn er dieses Opfer schon nicht aus eigenem Interesse bringe, dann wenigstens ihm, du Bocage, zuliebe.